Am Sonntagvormittag klopft jemand um 10:30 an die Tür von Dannys Trailer. Er erwartet, Gilbert oder Davis vor sich zu sehen, aber es ist Bill Dumfries, der frühere Bauunternehmer, der ihm Edgar Ball empfohlen hat. Bill ist sichtlich unbehaglich zumute, er hat die Arme vor dem voluminösen Brustkasten verschränkt und meidet den Blickkontakt, weshalb Danny ahnt, dass er nicht gekommen ist, um Danny moralisch zu unterstützen oder ihn zum Abendessen einzuladen. Tag, Danny. Tag, was kann ich für dich tun? Dumfries seufzt. Ach, ich weiß nicht, wie ich's dir auf die sanfte Tour beibringen soll, daher sage ich's gleich frei heraus. Die meisten Leute hier im Park meinen, es wäre gut, wenn du wegziehst. Da Danny ohnehin vorhat, wegzuziehen, sollte das in Ordnung sein, einigermaßen wenigstens, aber das ist es nicht. Willst du zu einer Tasse Kaffee reinkommen? Dann können wir uns kurz drüber unterhalten. Lieber nicht. Dumfries schielt zu seinem Trailer hinüber und Danny sieht, dass Althea Dumfries auf der obersten Treppenstufe steht und die beiden beobachtet. Wahrscheinlich will sie sich vergewissern, dass Danny nicht sein Mördermesser aus der Tasche zieht und anfängt, ihren Mann abzustechen. Was irgendwie lustig ist, wenn Danny Dumfries angreifen würde, würde der Kleinholz aus ihm machen. »Gestern Abend hat eine Art Versammlung stattgefunden«, sagt Dumfries. »An seinem Hals kriecht Röte empor und breitet sich bis zu den Wangen aus.« »Man hat drüber gesprochen, eine Unterschriftensammlung zu veranstalten, aber ich habe gesagt, das wäre doch scheiße. Und dass ich mit dir reden werde, dir klar machen, woher der Wind weht.« Danny denkt an seine Mutter, die für jede Gelegenheit ein Sprichwort bereit hatte. Eines davon war, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das ist jetzt so ein Sturm, und er kennt den Namen des bösen Zauberers, der den Wind gesät hat. Aber so wütend er auch auf Gilbert ist, er will dem Mann nichts antun. Das würde seine Lage nur verschlimmern. Er will nur seiner Einflusszone entkommen. Je früher, desto besser. Sag den Leuten, sie sollen sich keine Sorgen machen. Danny winkt Althea zu, wobei er gegen den Drang ankämpfen muss, ihr den Mittelfinger zu zeigen. Sie erwidert die Geste nicht. Ich bin bald weg. Ihr wollt mich hier nicht mehr und ich will nicht bleiben. Meine Mutter hätte gesagt, das würde mal wieder beweisen, dass keine gute Tat ungestraft bleibt. Du hast die Frau wirklich nicht umgebracht. Genau, Bill. Ich habe sie wirklich nicht umgebracht. Und der Einzige, der mir einigermaßen glaubt, ist der Anwalt, den du mir empfohlen hast. Ich weiß nicht, ob man das als Ironie des Schicksals bezeichnen sollte oder nicht. Wo willst du hin? Bill Dumfries muss nicht erfahren, dass Danny das noch nicht endgültig entschieden hat. Aber weil Bill wenigstens den Mumm hatte, offen mit ihm zu sprechen, wenn auch ohne richtigen Blickkontakt, drückt Danny die Trailertür behutsam zu, anstatt sie Bill ins Gesicht zu knallen. Im Wohnzimmer ruft er per FaceTime seinen Bruder an, weil er weiß, dass der gerade Pause macht. Stevie hält sich an einen regelmäßigen Tagesablauf und regt sich auf, wenn etwas passiert, was ihn davon abbringt. In der Hinsicht, denkt Danny, ist er wie eine sonnige Version von Gilbert. Stevie sitzt auf einem Karton Toilettenpapier Marke Charmin und isst ein Twinkie. Als er Danny sieht, hält sich seine Miene auf. »Was gibt's, Danny Bobanny?« »Ich überlege, nach Colorado zu ziehen«, sagt Danny. »Was hältst du davon?« Stevie blickt zugleich erfreut und besorgt rein. »Tja, je nachdem. Aber warum? Wie kommst du drauf?« »Ich hab Kansas satt«, sagt Danny, was die absolute Wahrheit ist. Dann begreift er, weshalb Stevie besorgt reinblickt und nicht mehr an seinem Törtchen mümmelt. Stevie Coughlin ist ein Gewohnheitstier. Routine bedeutet für ihn Sicherheit. Sein Motto lautet, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Er ist der leitende Informationsmanager bei King Supers, hat sogar ein Schild, auf dem das steht, und er liebt sein Zimmer und seine Freunde in der Wohngruppe. »Ich rede ja nicht davon, dass wir zusammenziehen sollen«, sagt Danny. »Vielleicht wohne ich nicht mal in Boulder. Ich habe mir ein paar Buden in Longmont angesehen, im Internet meine ich.« Stevie stellt ein erleichtertes Grinsen zur Schau. »Longmont ist hübsch.« Danny bezweifelt, dass Stevie je dort war. »Ja, das habe ich auch gehört. Und die Mieten sind billig. Naja, billiger. Wir konnten manchmal zusammen zu Abend essen oder ins Kino gehen. Oder du nimmst mich auf eine von deinen Wanderungen mit. West Magnolia, der Mud Lake. Das könnte ich dir zeigen. Tolle Wanderungen, wilde Tiere. Ich mache da immer so Fotos, das würdest du kaum glauben. Und der Mud Lake hat zwar einen scheußlichen Namen, aber es ist wirklich hübsch da. Hört sich super an, sagt Danny und fügt dann etwas hinzu, was die reine Wahrheit ist. Ich vermisse dich, Stevie. Da Stevie jetzt weiß, dass er nicht auf die Wohngruppe und eventuell auch Janet verzichten muss, wirkt er beinahe ekstatisch. Ich vermisse dich auch, Danny Bobanny. Komm nur Rocky Mountain High in Colorado. Alles klar. Wenn ich mehr weiß, gebe ich dir Bescheid. Gut, das ist gut. Und jetzt frag mich noch was, aber schnell, meine Pause ist gleich vorbei. Wieder ist Danny bereit. Sardinen von King Oscar. Stevie lacht. Am Ende von Gang 6, oberstes Regalbrett links, gleich vor dem Endstück. Viererpackung, $9.99. Du bist der Beste, Stevie. Die haben Glück, dass sie dich haben. Ich weiß, sagt Stevie und gluckst.